Deutschlandfunk. Rock etc. Kanadas Musikszene konzentriert sich weitgehend in den beiden Metropolen im Osten, Toronto und Montreal. Die größte Stadt an der Westküste ist Vancouver. Und von dort kommt eine Band, die seit diesem Sommer auch in Europa bekannt geworden ist, The Organ. Dass es sich bei diesem Quintett um eine reine Frauenband handelt, finden die Musikerinnen und Sängerin Katie Sketch nicht weiter erwähnenswert. Paul Baskerville wollte dennoch mehr über The Organ in Erfahrung bringen. Stephen Smith von The Organ von ihrem Debütalbum Grab That Gun. The Organ sind fünf junge Frauen aus Vancouver, Kanada. Das Debütalbum Grab That Gun war schon 2005 in Kanada und in den Staaten erhältlich. Inzwischen ist das Werk in ganz Europa veröffentlicht worden. Dass die Vermarktung der Platte nur stoßweise vorangetrieben wurde, passt zur Band. Sie haben sich künstlerisch nur langsam entwickelt. Für uns ist das Album neu. Für die Band sind die Songs nicht mehr so neu. Dazu der Kopf von Sängerin von The Organ, Katie Sketch. It seems like an older set of songs, but I don't feel any differently about the album. We spent a long time making the album, and we spent a long time working on the songs before we made the album. So the album accurately reflects. Die Songs kommen mir inzwischen schon älter vor, aber ich empfinde genauso für das Album wie vorher. Wir brauchten viel Zeit, um die Platte fertigzustellen. Und bevor wir mit den Aufnahmen überhaupt anfingen, arbeiteten wir lange an den Songs. Das Werk reflektiert auf akkurate Weise, was wir können. Es zieht über die letzten Jahre Bilanz. Ich stehe noch zu dem Album. Ich würde nichts daran verändern wollen. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist, aber 95% davon gefällt mir noch. Wir waren schon eine Weile zusammen, bevor wir das Album aufnahmen, mindestens 3 Jahre. Wir waren auch schon vorher viel auf Tour gewesen. Viele Bands sind nur 6 Monate zusammen, bevor sie ihr Debütalbum aufnehmen. Dann klingen sie entsprechend grün hinter den Ohren. Wir ließen uns Zeit und außerdem ist das Album nur eine halbe Stunde lang. Also hatten wir keine Ausreden. Wir glauben nicht an Lückenfüllerstücke. Unsere Songs sind kurz und bündig. We spent a long time putting it together and it's only half an hour long, so we didn't really have any excuses. And we're not believers in fillers either. Like our songs, they're short, they're concise. Yeah. Sinking Hearts von The Organ, ihre Debütsingle. Die Texte von Katie Sketch sind sehr deutlich. Man stellt sich lebhafte Bilder bei einem Lied wie Love, Love, Love vor, wo sie singt, That's why I'm throwing things around the home again. Das ist der Grund, warum ich meine Sachen durch die Gegend in der Wohnung schmeiße. Aus Wut natürlich, die Wut einer Person, die verliebt ist. Like when I'm writing lyrics, I tend to write lyrics, or I want to convey lyrics that make sense to me, because when I'm listening to music. Wenn ich Texte schreibe, möchte ich Sätze formulieren, die mir auch etwas sagen. Wenn ich ein Lied höre, will ich auch wissen, worüber der Künstler singt. Ich kann Musik genießen, ohne zu wissen, worum es geht. Aber die Songs, die mir am besten gefallen, sind nicht so vage. Ich weiß immer genau, worüber ich singe. Aren't too vague, you know, they're straight to the point. And so I spend a lot of time making sure that I know what I'm singing about. Love, Love, Love von The Organ von dem Album Grab That Gun. Seit ein paar Jahren ist die kanadische Musikszene sehr angesagt. Broken Social Scene, Godspeed You Black Emperor, Stars, The Deers, Hidden Cameras, New Pornographers, Arcade Fire und so weiter. Und The Organ natürlich. Wie kam der Ball ins Rollen nach der Ansicht von Katie Sketch? Sieht sie The Organ als einer der Gründe für den Aufstieg der kanadischen Musik? I don't think we are, actually. No, it's hard to say why now, but yeah, there's obviously a ton of amazing bands coming out of Canada. Ich glaube nicht, dass wir einer der Gründe sind. Klar, es gibt momentan unglaubliche Bands aus Kanada. Ich glaube, dass die Gruppe Arcade Fire der große Auslöser war. Die Anerkennung der Band hat den anderen, unbekannteren Gruppen sehr geholfen. Ein großes Thema wie Arcade Fire hat man gebraucht, damit die Leute Kanada ihre Aufmerksamkeit schenkten. Inwiefern wir wirklich davon profitiert haben, weiß ich nicht, aber es hat uns nicht wehgetan. Die Mehrzahl der bekannten Bands sind aus Toronto und Montreal und nicht wie wir aus Vancouver. Die Bevölkerungszahlen sind in den anderen Städten größer und sie haben einfach mehr Bands. Wir fühlen uns natürlich nicht so sehr mit der Toronto-Szene verbunden, wie die Menschen aus Toronto es tun. Aber dennoch sind wir mit 90% der renommierten kanadischen Bands auf Tour gewesen. Wir sind zwar alle untereinander befreundet, aber die Gruppen in Montreal und Toronto sind wirklich eng befreundet. Sie laden sich gegenseitig auf Partys ein. Wir sind ihnen nicht so nah, weil wir weit weg wohnen. Wir müssen unsere eigenen Partys machen. Unsere Lieblingskanadier waren schon immer die Toronto-Band Hidden Cameras. Sie klingen einzigartig. Das Songwriting von Joel ist fantastisch. Ihre Shows sind umwerfend. Sie hatten einen Geigenspieler in der Band, lange bevor Arcade Fire die Violine salonfähig gemacht hat. Hidden Cameras Musik ist irgendwie orchestral. Klar, man hat sowas auch schon früher mal gemacht, aber Joels Songwriting ist eben was Besonderes. They have a violin. They had a violin in their band long before the Arcade Fire came along. They kind of brought this orchestral thing. I mean, bands had done it before, but there's something special about Joel's songwriting. Surface and holes, water's up in hands. I sit while he stands over me. I can hardly see that he's peeing on my shoulders and knees. A warm, wet, yellow breeze. He towels my head until dry. And leads me to his bed opened wide. For my penis, nose, fingers and feet, body worn and set for sleep. Taking out my hand, he lifts me up and we both stand. We could be in the army or the clan, 'cause if we're brothers in blood, I think we're brothers in band. Solid is the rock of my man, solid is the rock of my man, solid is the rock of my man, the man that I am with my man, chained but feeling no blame, taking my red wishes in hand until my eyes are closed. Man that I am with my man, pulled, poked and probed, his tongue licks my armpits and chest, warm red salt and wet, making a cut with a knife on my hand, then he uses his tongue, licks, swallows and grins. On my knees I do the same to my man, but juices loosen me up, in me I feel man and man. Taking out his hand, he lifts me up and pets my head. We could be in the army or the clan, 'cause if we're brothers in blood, I think we're brothers in bed. Solid is the rock of my man, solid is the rock of my man, solid is the rock of my men. The men they are men with the men, raised in an army camp. They spit on my tarnished hands and pull at my underpants. I'll be the man who I am with my men, dressed in borrowed clothes. He softens my deep blues with his thoughts. Fill the ocean undersigned. Taking up their hands, they lift me up and we all stand. We may be the army or the clan, cause when we're brothers in blood, then we are brothers in band. Taking out his hand, he lifts me up, and we both stand. We could be the army or the clan, cause if we're brothers in blood, then we are brothers in band. The Man That I Am with My Man von Hidden Cameras, von dem Album The Smell of Our Own. Einerseits haben die Orgen mit ihren jungen Jahren viel Anerkennung bekommen, andererseits haben Musikjournalisten sie permanent mit Bands der Post-Punk-Vergangenheit verglichen. The Cure, Joy Division, The Smiths. Finden Sie den versteckten Vorwurf der mangelnden Originalität deprimierend? No, I don't think it gets us down at all. I think it's just something we've gotten used to. And I don't think we disagree either. I don't, it's not a source of irritation, it's just sort of a fact. I guess it would depend on if our sound changes as well, which I doubt it will. Nein, es deprimiert uns nicht. Wir haben uns daran gewöhnt. Es irritiert uns nicht, weil wir derselben Meinung sind. Ob man uns später mit anderen vergleicht, bleibt dahingestellt. Es hängt davon ab, ob sich unser Sound verändert, was ich eher bezweifle. Ich vermute, wir werden mit den besagten Bands bis zum Ende unserer Karriere verglichen werden. Wir denken normalerweise nicht darüber nach, sondern nur, wenn das Thema in Interviews angeschnitten wird. Als ich The Organ gründete, wusste ich, dass ich einen gewissen, hohltönenden Sound anstreben wollte. Ich wollte auch viele Echo-Effekte und Molltonart-Akkorde. Und ich wollte Songs singen, die mir was bedeuten. Das waren so die Ziele. Ich musste Leute finden, mit denen ich gut klarkommen würde. Dann ging es darum, die Stärken und Schwächen der Musiker zu testen und die Stärken entsprechend zu betonen. So entstand unser Sound. Mir kam nie der Gedanke, bewusst eine Kreuzung aus The Cure, Smiths, Joy Division zu schaffen. Eine solche Diskussion fand nicht statt. There was no clear vision as far as like I never said I'm starting a Cure meets the Smiths meets Joy Division band. That never crossed my mind. We've never had that conversation. Feel Memorize the City von The Organ von ihrem Debütalbum Grab That Gun. Ein Frauenquintett ist eine ungewöhnliche Konstellation. Haben Sie das Gefühl gehabt, sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass Sie komplett ohne Männer klarkommen? The Organ versuchen gar nicht, ihre Weiblichkeit als Verkaufsfaktor zu betonen. I think sometimes they have. I think generally speaking it's maybe the press that has. I don't. Manchmal war es ein Thema. Die Presse greift es mal auf. Unsere Fans erwähnen es nicht. Gelegentlich wird es von Fans auf positive Weise angeschnitten. Es ist nie was Negatives in der Hinsicht gesagt worden. Wir spielen auch keine kitschige Popmusik. Wir sind keine lustige Nummer. Das erkennt man auch, wenn wir live spielen. Also ist das Thema Frauenband schließlich nicht erwähnenswert. Also sagt man, ach ja, ihr seid alle Frauen, Ende des Gesprächs. It's like, oh, you're all girls and that's kind of where the conversation ends. Sudden Death von The Organ. Die Stimme von Katie Sketch ist das Herz und die Seele dieser Band. Es stimmt schon, dass ihre Betonung wie Morrissey klingt und dass ihre Souveränität an Debbie Harry erinnert, aber sie hat auch was Eigenes. Hat sie lange an ihrem Gesang gearbeitet, um dahin zu kommen, wie sie jetzt singt? Oder hat sie als Teenager schon immer so singen können? No, I think I was singing like, I don't even know what I was singing like when I was 18, but I'm pretty sure it was horrible. Ich weiß nicht, wie ich mit 18 gesungen habe, aber es war bestimmt furchtbar. Viele Sänger brauchen Zeit, um ihre Stimme zu finden. Wenn man eine dynamische Bandbreite hat wie ich, ist es leicht, andere zu kopieren. Ich brauchte also Jahre, um meine eigene Stimme zu finden. Und was passiert dann? Man unterstellt mir, ich würde andere kopieren. Das ist irritierend, aber man findet sich damit ab. Ich brauchte jedenfalls ein paar Jahre, um meine eigene Stimme zu finden. Als Teenager kopierte ich nur andere. I think for me it took a few years to find my own voice. I think I was in my teens doing my best to copy other singers, which didn't sound a thing like this. Basement Band Song von The Organ. Katie erzählte schon, dass Vancouver in Sachen Musik nicht dasselbe hohe Ansehen genießt wie Toronto und Montreal. Aber es gibt eine Gruppe aus Vancouver, die eher viel bedeutet, nämlich The New Pornographers. Yeah, and they're from Vancouver as well, so when they were not known anywhere else, they were certainly known. The New Pornographers kommen, so wie wir, aus Vancouver. Das bedeutet, dass wir sie kannten, bevor sie woanders bekannt wurden. Es war von Anfang an ein Hype-Thema in Vancouver. Zu Beginn konnte ich die Begeisterung für die Band nicht nachvollziehen. Normalerweise finde ich diese Art von Power-Pop nicht anziehend. Irgendwann habe ich ihre Musik begriffen. Dann gingen wir mit der Gruppe auf Tour. Dann bekam ich ihre Lieder nicht mehr aus meinem Kopf. Ich habe sie dann lieben gelernt. Die anderen Mädchen aus der Band auch. And then I couldn't get any of their songs out of my head and I just totally fell in love with the music. And so did the rest of the other girls did as well. Miss Teen Word Power von The New Pornographers aus Vancouver von dem Album Electric Version. Wir hören gleich eine akustische Version des Orgensongs Love, Love, Love, die letztes Jahr für eine BBC-Radio-Session aufgenommen wurde. Die Albumversion spielte ich schon vorhin und diese Unplugged-Version erscheint als B-Seite ihrer letzten Single Brother. Hier ist die Organ mit Love, Love, Love. Part of it. Die akustische Version von Love, Love, Love von The Organ. Je höher man fliegt, umso tiefer stürzt man. Sicher, The Organ haben noch keinen großen kommerziellen Erfolg gehabt, aber sie haben sich bereits hohe künstlerische Maßstäbe gesetzt. Sie stehen noch am Anfang ihrer Karriere. Haben Sie nach einem solchen guten Start Angst vor der Zukunft? No, and but the thing is, we've been together now for nearly 5 years, so it's we've been pushing the same album for a long time. And therefore I don't. Nein, aber wir sind seit fast 5 Jahren zusammen. Also vermarkten wir ein und dasselbe Album seit langer Zeit. Deshalb kommt es mir nicht so vor, als ob wir gerade angefangen hätten. Wir haben hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Wir haben das Gefühl, wenn wir so weitermachen, wird alles gut werden. Wir hatten nie ein langfristiges Ziel. Unser Ziel war nur, hart zu arbeiten und dann zu gucken, was passiert. Ich hatte nie die feste Absicht, eine Promotion-Tour in Deutschland zu machen. Ich dachte nicht weiter, als 5 Leute in einen Raum zu bekommen, die mir sympathisch waren, um gemeinsam zu musizieren und schließlich Musik zu machen, auf die man stolz sein kann. Das ist doch der Sinn des Ganzen. Die Anerkennung und Bewunderung ist nett, aber das war nie das Ziel. Und das ist es immer noch nicht. Und das war sort of the original goal. And that is still the goal. So all this other stuff, it's nice and you know, it leads to a career and recognition and press and all that stuff, but that's That was never the goal, and that still isn't the goal. We are safe.